Kundgabe 6489. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1956. Unerlöste Substanzen im Menschen. Jeder Mensch trägt viele unerlöste Substanzen in sich, das heißt geistige Partikelchen, die noch nicht so weit ausgereift sind, dass sie sich in einer Seele zusammenfinden können, die sich aber auch noch nicht der Seele des Menschen angliedern können, sondern entweder von dieser menschlichen Seele erlöst oder abgewehrt werden müssen, wenn die Erlösung nicht gelingt. Stellet euch eine ich-bewusste Seele, einen einst gefallenen Urgeist in einer Sphäre vor, wo sich zahllose Seelenpartikelchen aufhalten, die noch lange nicht reif sind, selbst im Zusammenschluss eine Seele zu bilden, die aber mehr oder weniger getrieben in Verbindung treten wollen mit jener Seele, ohne aber in ihrem unreifen Zustand das Recht dazu zu haben. Diese einzelnen Seelensubstanzen haben sich aus den materiellen Hüllen der Vorverkörperungen gelöst und sich der entfliehenden Seele angeschlossen. Es sind Substanzen, die nicht von der Seele weichen, aber sie auch gewissermaßen beeinflussen, also ihre Eigenarten auf die Seele zu übertragen suchen. Es können solche Seelensubstanzen aus den Vorverkörperungen bei einem vorbildlichen Lebenswandel des Menschen restlos erlöst werden und sich der Seele dann angliedern. Sie können aber auch mit ihrem Einfluss die Seele herabziehen, wieder mehr dem unreifen Zustand in jener Vorverkörperung zu, sodass Triebe und Eigenheiten im Menschen zum Vorschein kommen, die an solche Vorstufen gemahnen. Und dann muss der Mensch jenen geistigen Einfluss abzuwehren suchen. Er muss sich wehren dagegen und diese Ungeister aus sich verdrängen. Denn dann sind diese Substanzen nur Werkzeuge von tief stehenden Geistwesen, die noch als Anhänger des Satans ihren Einfluss geltend machen wollen und sich solcher unreifen Substanzen im Menschen bedienen. Es könnte euch dieser Vorgang bildhaft vorgestellt werden, wenn ihr euch hilflose, winzige Geschöpfe vorstellt, die bei euch Schutz suchen und denen ihr Aufenthalt gewähren sollet, wenn sie sich willig unterordnen. Und solche, die eine starke Bindung haben mit Wesen außerhalb von euch, denen sie nur den Zugang zu euch verschaffen wollen. Und diese müsstet ihr aus eurem Haus treiben. Ihr müsstet sie von euch fernhalten und immer auf der Hut sein, denn sie sind falsch und böse, weil sie beeinflusst werden von schlechten Wesen. Die Erlösung jener Ersteren findet statt, wenn ihr sie zu sänftigen suchet, wenn ihr Fehler und Untugenden ableget, wenn ihr immer nur in Liebe alles ausgleichet, wenn ihr jenen unreifen Substanzen in euch keine Gelegenheit mehr gebt, ihre Eigenheiten zum Durchbruch kommen zu lassen, wenn ihr sie in euch duldet, immer nur unter der Voraussetzung, dass sie sich der Seelenarbeit unterstellen, die ihr ausführen wollet. Wenn also auch der Körper sich bereit erklärt, das Seelenleben als erstes zu pflegen. Denn im Körper setzen sich alle diese Substanzen fest, die einer früheren Hülle zugleich mit der Seele entflohen sind. Alle Wünsche des Körpers, die nicht ausschließlich dem Heile der Seele gelten, sind ihre Äußerungen. Und die Erlösung dieser Seelensubstanzen hat stattgefunden, wenn der Körper voll und ganz bereit ist, nur noch der Seele zum Ausreifen zu dienen. Dann aber ist auch die Reinigung jener anderen unlauteren Substanzen vor sich gegangen. Dann ist nicht nur den bösen Kräften der Zugang verwehrt worden, sondern auch jene unreifen Substanzen haben den Körper verlassen müssen, was so viel bedeutet, als dass der Mensch sich nicht mehr hinreißen lässet zur Sünde, dass er den Versuchungen immer wieder steht, dass er in Verbindung steht mit göttlichen Kräften, die ihm Schutz gewähren und dass also seine Seele schon frei geworden ist von finsterer Gewalt. Zwar wird der Versucher bis zum Tode lauern, um Einschlupf zu finden, doch keinen Erfolg mehr haben, weil die Seele nun stark genug ist, Widerstand zu leisten und diese Stärke gefunden hat durch ihre bewusste Arbeit, diese jedoch niemals allein, sondern stets mit Hilfe Jesu Christi ausführte, der also sie in Wahrheit erlöste von allem Übel. Amen.